zwei Freddy kommen vorbei. Drei, vier verschließen deine Tür. Fünf, sechs nimm das Kruzifix. Sieben, acht schlaf nicht in der Nacht. 19 wirst du den Tag nicht sehen.